von ins Feuer einem Herrn. Kein Gott stelle sich entgegen. Kein Mensch konnte sich erwehren. Wir belegen uns Schnee und zu Land und auf See. Wir ziehen ins Zernacht durch die zogenste Schlacht. Vom Venetien in Eis halten wir Blut und Schweiß. In eisernen Reihen sind der Mond für unser Sein. Halte Licht ein, denn der Mond für unser Sein. Halte Licht ein, denn der Mond wird unser Sein. Männer, die zwei sind unterwegen, die kennen keine, die ans Herz. Die stellen sich jedem Feind entgegen, selbst auf der größten Übermacht. Auf den schwierigsten Weg gegen die halbe Welt. In Schwarz und in Grau, für Familie und Gau. Abgelegt und gehasst, ohne Furcht, ohne Erst. Wir hielten die Einheit, der Mond wird unser Sein. Halte nicht ein, denn der Mond wird unser Sein. Halte nicht ein, denn der Mond wird unser Sein. Halte nicht ein, denn der Mond wird unser Sein.